Guten Abend. Şöyle. Ja. Guten Abend. Mein Name ist Uslu. Ich bin Arztin auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das okay für Sie? Ja, natürlich. Ich werde erst Ihre persönlichen Daten aufnehmen, dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Jo. Ja, so. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Kevin Jäger. Kevin Jäger. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Kevin, Kevin. Ja. Und der Familienname ist Jäger, J-A-Umlaut, G-E-R. Er. Kevin Jäger. Ja. Ich bin ein Mann, ne? Ja. Herr Jäger. Wie alt sind Sie? Ich bin 19 Jahre. 19. Wann sind Sie genau geboren? Am 12.09.2003. 2003, gut, ja. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ja, ich wiege so 67 Kilo. 67. Ja. Und wie groß sind Sie? 1,80 Meter. 1,80 Meter. Ja, Herr Yuga, wie kann ich Ihnen helfen? Was für Beschwerden haben Sie momentan? Tja, also ich habe seit Wochen eigentlich, dass ich mich schlecht fühle, dass ich so Halsschmerzen habe und dass ich mich total schlapp fühle, dass ich Kopfschmerzen habe, manchmal auch Bauchschmerzen. Und jetzt habe ich auch Fieber. Das habe ich vorher gar nicht so bemerkt. Und bitte? Ja, Fieber, haben Sie Fieber seit einer Woche oder Ja, seit wahrscheinlich einigen schon länger. Ich habe das gar nicht gemessen. Aber als es jetzt so mir gar nicht besser ging, habe ich mal gemessen. Und das ist, glaube ich, schon seit langer Zeit jetzt so, dass ich fast 39 Temperatur habe. 39, okay. Und kein Und Wunder, dass man sich dann schlapp fühlt, ne? Seit wann haben Sie Fieber ungefähr? Vermuten Ja, ich Sie denke bestimmt schon 2 Wochen. 2 Wochen. Okay. Deswegen waren Sie bei Ihrem Hausarzt oder? Nein, ich habe ja immer gedacht, das geht von alleine wieder weg. Aber jetzt habe ich langsam einfach auch ein bisschen Angst. Wissen Sie, mein Ja. Vater ist sehr jung an Krebs gestorben. Und jetzt habe ich manchmal so einen Gedanken, dass ja, um Gottes Willen, was ist denn das? Warum geht es mir so schlecht? Ja, ich verstehe ja, Herr Jager. Ja, Sie haben Halsschmerzen und Kopfschmerzen seit einer Woche. Nee, Haben Sie also schon länger, schon länger. schon länger? Okay, seit 2 oder 3 Wochen. Ja, bestimmt schon so lange. Ja, das wird gar nicht besser. Und diese Kopfschmerzen sind im ganzen Kopfbereich oder Würde ich einseitig? sagen, ja. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr stark ist? Ah, das ist schwankt so ein bisschen. Also die Kopfschmerzen sind so vielleicht bei 5, 6 sowas. Aber was unangenehm ist, sind diese Schluckbeschwerden. Ich habe immer so das Gefühl, dass das so ein Widerstand ist. Okay. Und das ist auch irgendwie sehr schmerzhaft im Hals. Haben Sie einige Schwellung in Ihrem Halsbereich bemerkt? Ja, neulich habe ich das mal gedacht, dass das ein bisschen dicker ist, ja. Dicker. Seit wann ist es so? Ja, vorher ist mir das nicht aufgefallen, aber jetzt, seit ich diese Halsschmerzen habe, also gut 2 Wochen, würde ich sagen. Seit 2 Wochen. Okay. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Ich Ah, ich habe meinte, mal, das Medikament. ich habe versucht, irgendwas zu lutschen, um die Halsschmerzen besser zu kriegen, habe so Husten, so Halsbonbons gelutscht und ich habe auch mal Aspirin genommen gegen die Kopfschmerzen. Aber irgendwie hat das nicht viel gebracht. Nicht geholfen. Okay. Haben Sie Husten? Husten habe ich eigentlich Husten. nicht. Nee, Kann. Husten habe ich nicht. Oder haben Sie Atembeschwerde? Nee, Luftnot oder? Atembeschwerden eigentlich nicht. Ich habe nur das Schlucken tut so schrecklich weh. Okay. Ja, haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Ich glaube, nachts schwitze ich schon, aber Schüttelfrost hatte ich jetzt nicht, nee. Nee, aber Sie haben Nachtschweiß. Also ich schwitze schon in der Nacht, ja. Okay. Ja. Herr Jage, haben Sie Schwellungen anderen Körperteilen bemerkt? Aufgefallen ist mir da nichts, nein. Nicht. Also, glaube nicht, nö. Nicht. Okay. Ja. Haben Sie Hautveränderung oder Hautausschlag in Ihrem Körper bemerkt? Na, es juckt Nein. auch nicht irgendwie oder so. Nö, da habe ich nichts gemerkt. Juckung, Einblutung Eine oder Einblutung oder so eine ist mir nicht. schnelle bekommen Sie eine schnelle Blauflecke zum Beispiel. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nö. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, also zurzeit ist der wirklich nicht besonders gut, weil ich eben beim Schlucken auch solche Schmerzen habe. Am liebsten würde ich nur heiße Sachen trinken oder dann irgendwie sowas, was gut runterrutscht, ne? Okay. Seit 2 oder 3 Wochen haben Sie keine Appetit. Habe ich recht? Ja, das haut alles so hin, ja, genau. Okay. Haben Sie deswegen an Gewicht verloren oder haben Sie eine Gewichtsveränderung bemerkt? Nee, also ich wiege ja nie so besonders viel, aber ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich noch mehr abgenommen habe. Nee. Keine Gewichtsveränderung. Nee. Okay. Wenn Sie auf diese Schwellung oder an dieser Schwellung drücke, wie ist die Konsistenz? Könnten Sie etwas davon mehr sagen oder ist es schmerzhaft? Also ein bisschen weh tut das schon, wenn ich drücke, ja. Also wenn ich das jetzt so fühle, dann muss ich schon sagen, es ist schon deutlich spürbar, dass da so ein Knubbel ist. Ist es fest oder gummiartig? Fest, hart ist das nicht, nö, aber Nicht. Gummi, wie ein eher wie Gummiartig. Gummi, ja, würde ich sagen. Okay. Ja, wie ist Ihr Schlaf? Ja, so ganz gut schlafe ich eigentlich nicht. Also, aber auch vorher schon nicht. Warum warum Sie haben Schlafstörungen? Ich glaube, vielleicht bin ich ein bisschen unruhig oder zappelig oder so. Oder gehe abends zu spät ins Bett, aber ich schlafe jedenfalls nicht so sehr gut. Ja, haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Beim Stuhlgang oder Wasserlassen eigentlich nicht. Das Einzige, was ich habe ziemlich häufig Blähungen. Lähmung. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Och, eigentlich schon lange, eigentlich, ja, vielleicht schon seit 3, 4 Jahren oder so. Vielleicht esse ich auch nicht so gesund, kann auch sein. Okay. Haben Sie Herzprobleme? Ich meine Herzklopfen oder Herzklopfen oder Herzrasen? Nee, sowas habe ich nicht. Nicht wahr? Haben Sie weitere Schmerzen? Ich meinte Brustkorbschmerzen, Bauchschmerzen oder Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Bauchschmerzen, ja, genau, Bauchschmerzen habe ich. Seit wann haben Sie diese Beschwerde? Ja, seit es mir so schlecht geht, habe ich diese komischen Bauchschmerzen, ja. Seit 3 Ja, oder also auch 2. so seit gut 2 Wochen, ja. Und das wird aber irgendwie alles, habe ich den Eindruck, schlechter und gar nicht besser. Okay. Sind Sie stark oder wie Ja, bewerten Sie? das ist schon unangenehm. Vielleicht so ein bisschen mehr als die Kopfschmerzen sogar. Okay. Und sind diese Schmerzen dumpf oder stechend oder im ganzen Bauch? Nee, eigentlich mehr so im oberen Bauchbereich und auch mehr auf der linken Seite. Linken Seite. Okay, ich verstehe. Ja, Sie haben Schluckbeschwerde. Ist es eher beim feste Nahrungsaufnahme oder Flüssigkeit auftreten? Also, das Schlucken ist generell unangenehm, aber wenn ich natürlich jetzt nicht gut gekaut habe und wenn irgendwas so trocken ist, dann kriege ich das überhaupt nicht runter. Also, Okay. Flüssigkeit geht dann ja schon eher, aber wehtun tut es eigentlich bei jedem Schluck. Im Halsbereich, aber nicht hinter dem Brustbein. Nein. Nein. Okay. Ja, Herr Jager, ist Ihnen schwindelig? Schwindelig ist mir nicht, nein. Nein. Okay. Haben Sie Konzentrationsprobleme? Ja, jetzt, wo es mir so schlecht geht, würde ich sagen, habe ich so ein bisschen Konzentrationsprobleme. Also ich Okay. könnte jetzt nicht arbeiten. Ich bin jetzt schon seit einer Woche nicht mehr bei der Arbeit gewesen, weil ich gemerkt habe, das geht nicht mehr. Okay. Was Aber mein Chef hatte Verständnis dafür. das ist sehr gut. Was machen Sie beruflich? Ich bin Hallo? in der Ausbildung zum technischen Zeichner. Technischen Zeichner. Okay. Und leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen, Herr Jäger? Ich meinte Schilddrüsenfunktionsprobleme Nein, oder also ich habe Zuckerkrankheit. eigentlich nur 2 Sachen, dass ich seit mehreren Wochen schon eine Entzündung habe der Achillessehne und dann habe ich noch eigentlich ja chronisch, kann man sagen, so eine Unverträglichkeit von Sonnenlicht, Sonne. insbesondere im Gesicht und an den Händen, halt die Sachen, die der Sonne so ausgesetzt sind und wenn ich da also nicht gut einen Sonnenschutz auftrage oder so, dann muss ich im Zweifelsfall dann ein bisschen mit Kortisonsalbe dagegen angehen. Sie hatten Achillessehne-Probleme. Ja. Wann war das? Ständig Das oder? habe ich immer noch. Das habe ich jetzt schon seit 5 Wochen, dass ich nicht gut laufen kann. Okay. Ja, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein, nur bei Bedarf eben diese Salbe da und mal eben was gegen Kopfschmerzen oder so. Aber regelmäßig nehme ich sonst nichts. Nehmen Sie Paracetamol oder gegen Kopfschmerzen? Paracetamol oder Aspirin, je Ach, nachdem. okay. Wurden Sie bisher operiert, Herr Jäger? Hey, ich hatte noch nie eine Operation. Ganz gut, ja. Herr Jäger, aufgrund in Bezug auf Ihre aktuellen Beschwerde, Haben Sie dafür eine bestimmte Auslöser bemerkt? Zum Beispiel vor 3 oder 2 Wochen hätten Sie eine Erkältung. Ja, man ist ja jetzt immer mal so ein bisschen erkältet, wo es Herbst wird. Vielleicht, aber das ist ja keine richtige Erkältung. Also eine Erkältung ist ja nach ein paar Tagen weg. Ich habe auch erst gedacht, es geht nach ein paar Tagen weg. Aber es wird ja immer schlechter. Werden Sie in letzter Zeit häufiger krank als sonst? Ich meinte infektiöse Krankheit. Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Nein, also jetzt im letzten halben Jahr, im Sommer, war ich immer ganz gesund. Ganz gut, ja. Jetzt würde ich über Ihre Lebensgewohnheit etwas fragen. Brauchen Sie Ayaka? Hin und wieder, ja, in Gesellschaft rauche ich mal eine Zigarette mit, aber ich habe keine zu Hause. Keine. Wie viele Zigaretten täglich ungefähr Ach, rauchen Sie? wenn ich in der Woche 5 rauche, ist es viel. 5 Zigaretten. In der Woche. Seit Also wann? wirklich nur, was weiß ich, aus Gesellschaft, wenn man irgendwo mit anderen zusammen ist oder so. Okay, danke. Und ja, Herr Jäger, seit wann rauchen Sie so? Ach ja, wenn man so anfängt mit 16, findet man das spannend. Aber so richtig geschmeckt hat mir das nie. Seit 6. Okay. Und trinken Sie Alkohol gelegentlich oder regelmäßig? Ja, nicht so oft. Wenn man zur Arbeit muss, kann man sich das ja nicht erlauben. Aber am Wochenende trinke ich schon gerne mal einen Schluck, ja. Was trinken Sie? Bier oder? Bier oder auch mal, ja, so Longdrinks mit ein bisschen Schuss drin, so, ja. Okay. Und bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine reine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Mit Drogen? Nee, Ja. nee, also da konnte ich mich nie zu durchringen. Ja, ganz gut. Okay. Ja, Herr Jäger, sind Sie verheiratet oder Nein, Single? nein, nein, ich bin Ja, Sie sind ledig. sehr jung. Aber ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Freunde, Sie waren okay. Seit wann haben Sie Freunde? Och, ja, wir wohnen schon eine ganze Weile zusammen. Also jetzt, seit ich in der Ausbildung bin, also ein Jahr. Und sie ist übrigens auch so komisch krank. Der geht es ge genauso schlecht wie mir. Genauso. Sie hat auch ähnliche Beschwerden Die momentan. hat auch ganz ähnliche Beschwerden, ja. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Nö, eigentlich nicht. Kein Stress. Jetzt Okay. habe ich Stress, weil ich mich krank fühle und nicht zur Arbeit gehen kann und weil ich natürlich auch so ein bisschen Sorgen habe in meinem Alter, wo soll das hinführen, wenn ich so krank bin? Das geht ja nicht. Ja, ich verstehe, ja. Ja, Herr Jager, machen Sie regelmäßig Sport? Ja, Normalerweise, oder? wenn ich dazu komme, mache ich schon Sport. Ich spiele manchmal Fußball mit meinen Freunden und fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad und so. Ganz gut, okay. Ja, sind Sie vollständig geimpft gegen Corona und auch gegen Ja, gegen Kinderkrankheiten? Corona bin ich auf alle Fälle geimpft und vor, was man sonst so alles haben kann, ich denke mal, da haben meine Eltern für gesorgt, ja. Okay, ganz gut, ja. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Im Ausland? Nee, da bin ich nicht In den gewesen. letzten 6 Monaten zum Beispiel? Nee, da war ich nicht im Ausland. Okay. Und ja, ich würde gerne auch etwas über Ihre Familiengeschichte wissen. Ihre Vater, Mutter leiden an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ich sagte ja, mein Vater ist ganz früh gestorben. Ja, Sie haben Der mich hatte, erwähnt, ja. ja, der hatte Schilddrüsenkrebs. Und ja, das ist natürlich so was, was mir jetzt auch so ein bisschen Sorgen macht, dass ich denke, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich nicht auch irgendwie eine schlimme Erkrankung. Ja, Ne? Herr Jäger, ich verstehe Und Ihre Sorge, ja. meine Mutter, die hat jetzt, wo sie ein bisschen älter ist, sie ist ein bisschen übergewichtig, die hat einen Diabetes, Diabetes. so ein Typ 2 Diabetes, ne? Zwei. Gut, okay. Haben Sie Geschwister? Geschwister habe ich nicht, nee. Keine. Okay. Ja, Herr Jager, ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen Ihnen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas fragen? Ja, ich möchte jetzt natürlich einfach wissen, ja, ob das was Schlimmes sein kann und vor allen Dingen auch, was man dagegen machen kann, dass das endlich mal aufhört. Ja, Herr Jager, bisher ich habe Anamnese-Gespräch durchgeführt und ja, ich vermute, dass Sie an einer infektiösen Krankheit leiden. Ach du liebe Güte, muss ich dann im Krankenhaus bleiben? Nein, Sie müssen nicht im Krankenhaus bleiben, aber bis alle Ergebnisse ja, bleiben Sie bei uns. Je nach Befunde können wir dazu mehr sagen. Aber Okay. natürlich muss ich Ärzte körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und weitere Untersuchungen durchführen. Okay. Alles klar, gut. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Natürlich kann ich den Patienten. Ich denke, sehr gut ausführliche Anamnese wurde. Glaube ich auch, ja. Ja. Sehr, Und sehr gut. sie hat auch sehr, sehr schön so Ja. selber moderiert, dass sie so gesagt hat, ich muss jetzt das und das fragen und jetzt möchte ich noch was zu ihren Lebensgewohnheiten wissen. Sehr schön gemacht, ja. Ja. Das Einzige, bei den Befunden, sind Sie auf diese Haben-Sie-Schiene gekommen, ne? Haben Sie, haben Sie, haben Sie, Aber haben die viele, Sie. viele, ja. Ja, da vielleicht nochmal so eine Variation einbauen. Aber Sie haben tatsächlich so viel gefragt. Und ja, alles klar. Gut. Aber ich Aber ich denke denke, mal, das war sehr, sehr schön, auch wirklich ja, sehr komplett schön auch. gefragt. Und Sehr schön Anamnese geführt. Aber einige Fragen. Sie haben noch Fragen. Einige Ja, welche Fragen. Frage haben Sie denn noch? Zum Beispiel Gliederschmerzen. Ich habe gefragt. Weiter. Gefragt. Ja. Huskeschmerz. Mundgeruch. Oh. Ich habe nicht gefragt. Mundgeruch. Und ich Bauchschmerzen müssen wir einige detailliert, weil Splenomegalie und Hepatomegalie müssen wir denken und ein bisschen detailliert. Okay. Das war's. Ja, Können wir okay. anfangen, Arsatzgeschichte? Von mir aus Ja, ja. okay. Ja. Werde spontan machen. Ich Ja, klar. hoffe, kann ich erledigen. Ja. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde ihn Ihnen vorstellen. Hätten Sie Ja. dafür Zeit? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Okay. Es handelt sich um Kevin Jäger. Er ist 19 Jahre alt, 67 Kilogramm schwer, 1,80 Meter Mhm. groß. Ein schlanker Mann. Er kam heute wegen seit 2 oder 3 Wochen Beschwerden Halsschmerzen und Sefalgie, körperliche Schwäche, zunehmende körperliche Schwäche zu uns. Er berichtete, dass er seit 2 Wochen Fieber habe. Er hat das Fieber nicht gemessen, aber vermutlich ist es 39, über 39 Grad gewesen. Die Sefalgie ist dumpf und diffusant und auf einer Schmerzskala legen sie bei 5 und 6. Zwischen 5 und 6, ja. Mhm. Ja, und dann Patienten ist ja, Halsschwellung, nämlich Lymphadenopathie im Halsbereich aufgefallen. Eine Lymphadenopathie im Hals, ja, okay. Ja, seit 2 Wochen. Und er hat auch Schluckbeschwerden. Er klagte weiter über Nachschweiß und Inappetenz seit 2 oder 3 Wochen. Eine linksseitige Oberbauchschmerzen, dumpfe Oberbauchschmerzen, ungefähr seit 3 Wochen. Und ja, seit 2 Wochen. Ja, und die Lymphknoten, geschwollene Lymphknoten ist gummiartig und Schmerz sind gummiartig und schmerzhaft. Ja, die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Meteorismus seit langem. Ja, dann Patienten ist eine Gewichtsveränderung nicht aufgefallen. An Vorerkrankungen leidet er an einem Achillessehnenprobleme, Schmerzen, Achillessehnenprobleme seit langem. Und als Allergie hat er sonnenlicht, als Unverträglichkeit hat er sonnenlicht Unverträglichkeit und dass sich durch Exanthem im Hand- und Gesichtsbereich äußere. Dagegen nimmt er Cortisol-Salbe bei Bedarf. Und er nimmt Paracetamol und Aspirin bei Bedarf ein. Er raucht ungefähr seit 18 Jahren 5 Zigaretten pro Woche. Nein, das nicht seit 18 Jahren. Der Junge ist 19 Jahre alt. Ach, seit 6 Jahren. Entschuldigung. Und nee, der hat seit 3 Jahren, mit 16 hat 6? Er gesagt, hat er angefangen. Ha, mit 6. Okay. Und er trinke sehr selten Alkohol, nur am Wochenende. Ja. Ja, wichtig zu erwähnen ist, dass er eine Freundin hat, die auch an ähnlichen Beschwerden leidet. Ah ja. Ja, und ja, er ist ausgebildender zum technischen Zeichner. Zum technischen Zeichner, ja. Zeichner, technischen Zeichner. Ja, und er macht regelmäßig Sport wie Fahrradfahren und Fußball spielen. Ja, aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von Epstein-Barr-Virus-Infektionen aus. Ja, als Differentialdiagnose käme, ja, Non-Hodgkin-Lymphom. Ah ja, stimmt, ja. Angina, Tonsillaris, genau. Ja, in Betracht. Was ja, machen Sie denn jetzt mit dem Patienten diagnostisch? Diagnostisch, ich werde erst in körperlich untersuchen, Inspektion den Mund- und Rachenbereich, im Rachenbereich und ja, auch Auskultation des Herzen und auch der Lungen, auch eine Palpation des Abdomens, eine Hepatosplenomegalie zu bestimmen. Dann werde ich Blut abnehmen, Blutbild, differenziell Blutbild, Blutsenkung, Geschwindigkeit, CRP, Rachennasenabstrich, Test für Influenza und auch bakterielle Erreger auch ja bestimmen und Antikörper gegen Epstein-Barr-Virus. Genau. Werde ich bestimmen. Ja, und ich werde auch eine Ultraschall in den Halsbereich und auch Abdominalbereich durchführen. Ja, was erwarten Sie da? Ja, ich erwarte Hepatosplenomegalie im Ultraschall. Erwarte und beim Hals? Hepatosplenomegalie. Und Lymphknotenschwellung werde ich bestimmen. Kann ich bestimmen, ja. Ja, entzündliche Lymphknoten besonders. Ja, und dann noch, ja, und ich glaube, gegebenen Fall natürlich ben Asturus Diagnose werde ich eine abdominal CT durchführen. Eine Hodgkin-Lymphom oder Non-Hodgkin-Lymphom auszuschließen. Und ja, wenn sich jetzt Ihr Verdacht bestätigt, wofür ja vieles spricht, was wäre dann die Therapie des Patienten? Ja, ich werde eine symptomatische Therapie durchführen. Ausreichende Flüssigkeit oder reichliche Flüssigkeit, Antipyretika werde ich geben. Ja, und noch weitere, ja. Wie muss der Patient sich verhalten weiter? Weiter, ja, eine Komplikation, bakterielle Infektion kann sich entwickeln. Dann, ja. Aber was soll der denn jetzt erstmal machen? Soll der Fußball spielen gehen oder soll der zur Arbeit gehen oder? Nein, Bett, ich empfehle natürlich Bettruhe. Ja, auf alle Fälle also starke körperliche Schonung. Ne? Und auch ja, ihre Freunde. Ja klar, jemand, der fiebert, also der geht ja auch freiwillig ins Bett eigentlich. Ne? Ja. Okay. Ja, okay. Und noch weiteres? Nee, das waren eigentlich genau die Punkte. Ne? Schonung, Flüssigkeitszufuhr, ja. Analgesie. Und Antipyretiker. Ja, sehr gut. Okay, gut, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit Herrn Jäger ist und ob Sie ihn wieder nach Hause schicken können mit seiner Geschichte. Ne? Und gut. Haben Sie doch eine sehr schöne Präsentation gemacht. Ich in einem Punkt war ich nicht ganz einverstanden. Was war denn das? Irgendwas war... Ach, genau. Er hat Fieber gemessen. Er aber hat erst, das aber nicht, erst nicht in gemessen. Den letzten Tagen. Und da hat er gemerkt, dass er so hohes Fieber hat. Und obwohl er das vorher schon gemerkt hat, dass es ihm schlecht ging. Ne? Was sie in der Präsentation jetzt nicht erwähnt haben, war die Familienanamnese. Ja. Ne? Das haben sie einfach nicht erzählt. Wobei das ja so von der Psyche her nicht ganz ohne ist für diesen Patienten. Und eine Sache, also wenn wir schon bei Epstein-Barr sind und über Lymphknoten sprechen. Die Dinger heißen Lymphknoten. Also sie sagen immer Lymphknoten so ähnlich. Ja. Also wirklich, wie das Y fast wie ein Ü aussprechen. Ja. Ja? Lymphknoten. Ich habe nämlich erst wirklich, musste ich zweimal hinhören, um zu wissen, wovon sie sprechen, aber dann habe ich es begriffen. Ja. Gut. Ja, aber das war eigentlich auch das Einzige. Und sie sind so für die körperliche Untersuchung, sind sie nichts schuldig geblieben. Also ja, na klar, muss man relativ früh, wir müssen relativ früh bei der körperlichen Untersuchung eben schnell schon mal tasten, selber die Lymphknoten. Ja. Wobei, sind die hart oder weich? Ich wusste das natürlich nicht, wenn die entzündet sind. Ja, es könnte hart sein, nicht so hart, aber bei der Non-Hodgkin-Lymphom, gummiartig, Lymphknoten sind gummiartig und habe ich das genau falsch gesagt? Ja. Also das wusste ich nicht, deswegen habe ich das falsch gesagt. Sorry. Gut. Ja. Ich denke mal, also das war eine schöne Präsentation, das war eine schöne Anamnese. Und gehen Sie froh gemut am Sonntag zu Ihrer Prüfung. Danke. Ne?